Die beiden aber, die Braut und die Mutter, einigen sich mit einem Bauern und reisen in einem mit Strohmatten bedeckten Wagen. Ich bin ja selbst so gereist. Aber das hat ja nichts zu sagen. Es sind ja bloß 90 Werst. Weiter aber fahren wir glücklich und zufrieden dritter Klasse. An die 1000 Werst. Und das ist auch sehr vernünftig, denn man muss sich nach der Decke strecken. Aber Sie, Herr Luschin, was denken Sie sich dabei? Es ist doch Ihre Braut. Sollten Sie etwa nicht wissen, dass Mutter sich das Geld zur Reise auf ihre Pension hinleihen muss? Freilich, für Sie handelt es sich hierbei um ein gemeinsames, kaufmännisches Geschäft, um ein Unternehmen zu gegenseitigem Vorteil und mit gleichlautenden Anteilen. Folglich fallen die Ausgaben auch in gleiche Teile. Wie nach dem Sprichwort, Salz und Brot gemeinsam, Tabak aber nicht. Ja, aber auch hier hat der geschäftstüchtige Mann die beiden ein wenig übers Ohr gehauen. Das Gepäck kommt Ihnen billiger, als Ihre Reise zu stehen, und vielleicht kostet das Gepäck Ihnen gar nichts. Sehen denn die beiden das nicht? Oder wollen Sie es nicht sehen? Sie sind ja zufrieden, sind beide zufrieden. Wenn man aber bedenkt, dass dies erst der Anfang ist und dass das dicke Ende später nachkommt. Worauf es hier ankommt, ist nicht der Geiz, nicht die schmutzige Rechnerei, sondern der Ton des Ganzen. Das ist ja der künftige Ton nach der Verheiratung, die warnende Prophezeiung. Ja, und die Mama, warum ist sie plötzlich so leichtsinnig? Mit was kommt sie nach Petersburg? Mit 3 Rubeln oder mit 2 Scheinchen, wie jene zu sagen pflegt, die Alte? Wovon will sie denn in Petersburg leben? Sie hat doch schon aus irgendwelchen Anzeichen herausgefunden, dass sie mit Dunja nach der Verheiratung nicht wird zusammenleben können, nicht einmal in der ersten Zeit. Der liebe Mensch hat sich auch hierbei sicher irgendwie verplappert, hat sich zu erkennen gegeben. Obwohl Mama sich mit beiden Händen dagegen sträubt. Ich will es ablehnen, sagt sie. Ja, auf was hofft sie denn noch? Mit ihrer Jahrespension von 120 Rubeln, von der noch die Schuld an Afanasje Iwanowitsch abgezogen wird. Sie strickt dann zu Hause 3-eckige warme Tücher, stickt Manschetten und verdirbt sich die alten Augen. Und das bringt ihr 20 Rubel im Jahr ein zu der Pension, das weiß ich doch. Also hofft man doch und baut auf die Freigiebigkeit und die Großmut des Herrn Luschin. Er wird es mir selbst anbieten, meint sie, wird mich darum bitten. Darauf kann sie lange warten. So ist es immer bei diesen schillerschen, schönen Seelen. Bis zum letzten Augenblick schmücken sie einen Menschen mit Pfauenfedern. Bis zum letzten Augenblick glauben sie an das Gute und nicht an das Böse im Menschen. Obwohl sie die Kehrseite der Medaille ahnen, belügen sie sich lieber selbst, weil ihnen schon vor dem Gedanken graust. Mit beiden Händen wehren sie sich gegen die Wahrheit, bis ihnen schließlich der ausgeschmückte Mensch eigenhändig eins auf die Nase haut. Es wäre auch wissenswert, ob Herr Luschin Orden besitzt. Ich wette, dass er den Orden der Heiligen Anna im Knopfloch stecken hat und dass er ihn zu Diners bei allerhand Kaufleuten und Lieferanten trägt. Vielleicht wird er ihn auch zur Feier seiner Hochzeit anlegen. Ach was, hol ihn der Teufel.